Schwabenland mit Augen und Trompeten. Blasmusik vom Neckarstrand ist heute noch modern. Blasmusik aus Schwabenland, ja, das ist was für jeden. Denn nicht nur im Schwabenland hört man Blasmusik so gern. Hört von Ferne frohe Lieder, vor dem Städtchen ist was los. Von den Bergen hallt es wieder und die Freude, die ist groß. Blasmusik aus Schwabenland mit Pauken und Trompeten. Blasmusik vom Neckarstrand ist heute noch modern. Blasmusik aus Schwabenland, ja, das ist was für jeden. Denn nicht nur im Schwabenland hört man Blasmusik so gern. An der Linde vor dem Tore spielt die Musik auf zum Tanz. Liesel, Gretel und die Lore sind verliebt in Tuba Franz. Ja! Früh um fünfe ist halt leider auch das schönste Festmahl aus. Doch die Pärchen singen weiter dann auf ihrem Weg nach Haus. Blasmusik aus Schwarz.